Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute wieder mit dem Hörspiel des Monats. Die begehrte Auszeichnung der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste ging an eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Die Begründung der Jury: Wolfgang Müller und seine Various Artists haben mit »Das Dieter-Roth-Orchester spielt kleine Wolken, typische Scheiße und nie gehörte Musik« dem Künstler Dieter Roth ein klanglich zwischen New Wave und DJ-Kultur angesiedeltes Denkmal gesetzt, an dem eifrig gekratzt wird. Die Abstrusitäten, Absurditäten und Surrealismen von Roths Texten erfahren hier in den gewissermaßen sinnentleerten Mustern der Popmusik eine adäquat schrille und schräge Interpretation, ein Muss für jeden Hörmuskel zwischen Schläfe und Gesäß. Wenn sich das Leben richtet, nach dem Falle wieder auf, hab ich die Falle schon gesichtet und haue dem Leben eins drauf. We'll be right back. wider Willen, lache wider Welt, lache in den Hüllen, in dem warmen Zelt. Lache auf dem Weise, lache auf dem Held, lache auf die Weise, die du mir als gefällt. bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. In jener Welt, die in diesem Orchester dargestellt werden soll, soll jeder Teil jeden Teil darstellen und bedeuten können. Der Kopf soll zum Beispiel unter anderem auch eine Hand oder nur eine Zelle in jener Welt bedeuten können. Oder sogar eine Zelle in ihm selber. Oder er soll die ganze Welt darstellen können, je nach Interpretation von Seiten des Lesers. Außerdem sollen die Stempelbilder nicht nur Wesen oder Gegenstände symbolisieren, sondern auch die Verhältnisse dieser Wesen und Gegenstände, wie zum Beispiel Gruppen, Familien, Verkehr, Bauten, Arbeit etc. In diesem Weltsystem soll einfach jedes alles bedeuten können. Vase sah ich stehen auf dem Tisch bei guten Leuten. Eine Blume stand darin. Eine Blume stand darin. Eine Blume stand darin. Eine Blume stand darin. Eine Blume stand darin. Eine Blume stand darin. Eine Blume stand darin. Eine Blume stand darin. Eine Blume stand darin. Eine Blume stand darin. Eine Blume stand darin. Eine Blume stand darin. Eine Blume stand darin. Eine Blume stand darin, eine Blume stand darin, eine Blume stand darin, eine Blume stand darin, eine Blume stand darin, eine Blume stand darin, eine Blume stand darin, eine Blume stand darin, eine Blume stand darin. Hannes steht an der Wand und hält einen Vogel in der Hand. Da fallen draus zwei Eier raus. Die fallen dem Hannes in die Hand. Der schmeißt die Eier an die Wand. Wand heraus. Thank you. Ohne Ende. Eltern und freut sich an den, die sich durch die der in die hineinziehen lassen. Eine kleine Schweinerei ohne Ende. Eine kleine Schweinerei ohne Ende. silently the string is wearing. How long is it wearing? Hangs a little while. Yeah, I'm not a little wreck.